Gespräch in Sizilien. Nach dem gleichnamigen Roman von Elio Vittorini. Hörspielbearbeitung Patricia Görg. Meine Kindheit? 15 Jahre in Sizilien, zwischen den Feigenkakteen und dem Schwefel in den Bergen. Viele Jahre waren seither vergangen. Ich lebte 1000 Kilometer von dort, in Mailand, und ich war fast 30 Jahre alt. Seit langem schon ließ ich den Kopf hängen, innerlich von einer gestaltlosen Wut geschüttelt. Irgendwie galt sie der verlorenen Menschheit. Ich sah brüllende Zeitungsschlagzeilen und ließ den Kopf hängen. Ich besuchte Freunde, eine Stunde, zwei Stunden lang, und saß mit ihnen, ohne ein Wort zu sprechen. Und ich hatte ein Mädchen oder eine Frau, die auf mich wartete, aber auch mit ihr sprach ich kein Wort. Auch mit ihr ließ ich den Kopf hängen. Es war Winter, es regnete, es gab nichts anderes als Regen, Metzeleien in den Zeitungsschlagzeilen und Wasser in meinen zerrissenen Schuhen. Das Leben war wie ein dumpfer Traum. Es war, als hätte ich nie gewusst, was glücklich sein heißt. Als hätte ich nichts zu sagen, nichts von mir aufs Spiel zu setzen, nie Brot gegessen, Wein oder Kaffee getrunken, nie mit einem Mädchen geschlafen, nie Kinder gehabt, nie mit jemandem gerauft, als hielte ich das alles gar nicht für möglich. Als hätte ich nie eine Kindheit in Sizilien gehabt, zwischen den Feigenkakteen und dem Schwefel, in den Bergen. Dann kam eines Tages ein Brief von meinem Vater. Mein lieber Junge, du weißt und ihr wisst alle, dass ich immer ein guter Vater und eurer Mutter ein guter Mann war. Kurz, ein guter Mensch. Aber jetzt ist in mir etwas passiert. Und ich bin weggegangen mit meiner, sagen wir, neuen Frau. Ich weiß, dass ich niemandem etwas Böses tue. Euch nicht, die ihr alle vor mir weggegangen seid. Und eurer Mutter auch nicht, die ich im Grunde nur von meiner störenden Gesellschaft befreie. Ihr ist es gleich. Sie wird mit mir oder ohne mich weiterhin in ihrem Hause singen und pfeifen. Macht euch keine Sorgen um Geld oder sonst etwas. Eurer Mutter wird es an nichts fehlen. Sie wird jeden Monat meine ganze Eisenbahnerpension bekommen. Dafür bitte ich euch jetzt, wo eure Mutter allein ist, besucht sie manchmal. Du, Silvestro, warst 15 Jahre alt, als du uns verlassen hast. Und seither hast du dich nicht mehr blicken lassen. Warum steigst du am 8. Dezember nicht in den Zug und fährst zu ihr hinunter, anstatt ihr die übliche Glückwunschkarte zu ihrem Namenstag zu schicken? Ich erkannte ihn wieder, erinnerte mich, dass ich ein Kind gewesen war und dachte an Sizilien, Berge darin. Mein Gedächtnis tat sich jedoch nur so weit auf, dass ich sah, wie ich im Frühjahr Beifall klatschte, ihm und seinem roten Gewand, während er im Wartesaal einer kleinen Bahnstation für die Eisenbahner der Strecke San Cataldo-Racalmuto den Macbeth aufführte. Nur so weit tat sich mein Gedächtnis auf. Dann verschloss es sich wieder, aber ich begann, Laute in mir zu hören, als spielte einer klagend auf der Querpfeife. 7 Stunden täglich arbeitete ich als Setzer an der Setzmaschine, in der fettigen Hitze des Bleis, und in mir spielte einer auf der Querpfeife und brachte Scharen von Mäusen in Bewegung, dunkel, formlos. 15 mal 365 Mäuse meiner Jahre in Sizilien. und mich überkam eine Sehnsucht, als wollte ich meine Kindheit in mir wiederfinden. Ich nahm den Brief meines Vaters und schaute auf den Kalender. Es war der 6. Dezember. Ich schrieb die Glückwunschkarte für meine Mutter, steckte sie in die Tasche und ging zum Bahnhof, um die Karte einzuwerfen. Ich kam an der Bahnhofshalle vorbei, sie war hell erleuchtet, das Wasser lief mir in die Schuhe. Ich stieg im hellen Licht die Treppe zur Bahnhofshalle hinauf und sah zwei Plakate. Das eine war von einer Zeitung und brüllte von neuen Metzeleien, das andere war von einem Reisebüro. Besucht Sizilien. Dezember bis Juni 50% Ermäßigung. Syrakus und zurück, dritte Klasse, 250 Lire. Besucht Sizilien. Ich löste eine Fahrkarte. Ich schlief ein, ich erwachte und ich schlief wieder ein, um aufs Neue zu erwachen, bis ich schließlich in regnerischer Morgenfrühe an Bord des Fährboots nach Sizilien war. Ich hatte etwas zu essen gekauft, Brot und Käse, und aß auf dem Deck mit Lust und Appetit, weil ich in diesem Käse den alten Geschmack meiner Berge erkannte. Und sogar ihre Gerüche. Ziegenherden, Rauch von Wermutstauden. Kleine Sizilianer aus der 3. Klasse, die hungrig und sanftmütig froren, sahen mir unbeweglich beim Essen zu. Arbeiter, Taglöhner aus den Orangenpflanzungen und Eisenbahner mit den grauen, rot bordierten Mützen der Streckenarbeiter. Es geht doch nichts über unseren Käse. Ein Sizilianer ist niemals am Morden. Seid ihr Amerikaner? Ja, ich bin Amerikaner. Seit 15 Jahren. Ich habe Cousins in Amerika. Einen Onkel und Cousins. Wo? In New York oder in Argentinien? Ich weiß es nicht. Vielleicht in New York, vielleicht in Argentinien. In Amerika. Woher seid ihr? Ich bin in Syrakus geboren. Nein. Woher in Amerika seid ihr? Aus New York. Wie geht's in New York? Gut? Ach, reich wird man dort nicht. Was liegt daran? Es kann einem ohne Reichsein gut gehen. Das ist sogar besser. Vielleicht. Auch dort gibt's Arbeitslosigkeit. Es ist nicht immer die Arbeitslosigkeit. Die ist nicht das Schlimmste. Wir arbeiten in den Orangengärten. Aber wenn einer seine Orangen nicht verkauft, hat er kein Brot. Und muss die Orangen selber essen. So wie ich. Könnt ihr mir ein paar verkaufen? Wirklich? Wieso ist es so schwer, die Orangen zu verkaufen? Niemand will sie. Und der Patrone bezahlt uns damit. Er gibt uns Orangen und wir können damit nichts anfangen. Wir gehen nach Messina, zu Fuß. Niemand will sie. Wir probieren, ob man sie in Reggio, in Villa San Giovanni haben will. Und niemand will sie. Es regnete auf der Mole der Stazione Marittima. Der kleine Zug, den ich nehmen sollte, wartete. Niemand will sie. Adio. Als wenn sie giftig wäre. Verfluchte Orangen. Niemand will sie. Verfluchte Orangen. Was wollte der Kerl denn? Scheint, dass er protestiert hat. Ich spähte auf den Gang hinaus und sah sie am Fenster. Zwei Männer von massiger Gestalt. Untersetzt. In Hut und Mantel. Der eine mit Schnurrbart, der andere ohne. Zwei Sizilianer vom Fuhrmannstyp. Jedoch gut gekleidet. Blühend. Überheblich von Nacken und Rücken. Mit etwas Falschem und Unbeholfenem im Wesen. Zwei Baritone, dachte ich bei mir. Er hatte was gegen jemanden. Ich möchte meinen, dass er was gegen alle hatte. Das meine ich auch. Und so ein Hungerleider. Wäre ich dabei gewesen, hätte ich ihn festgenommen. Du hättest bloß deine Pflicht getan. Natürlich. Solche Typen sind immer festzunehmen. Ja. Man kann nie wissen. Jeder Hungerleider ist gefährlich. Zu allem imstande. Zum Stehlen. Selbstverständlich. Zu Messerstechereien. Zweifellos. Und ebenso zu politischen Verbrechen. Ob reich, ob arm. Macht überhaupt keinen Unterschied. Kaufleute. Advokaten. Mein Delikatessenhändler in Lodi. Mein Hausherr in Bologna. Ich habe ihn festgenommen und 3 Tage drin behalten. Aber warum sehen uns die Leute deswegen scheel an? Weil wir Sizilianer sind. Ja, schlimm in Bologna, Sizilianer zu sein. Noch schlimmer ist es daheim. Meine Mutter in Chaka erzählt niemandem, was ich bin. Sie schämt sich und sagt, ich wäre beim Katasteramt. Wir fuhren zwischen den Orangenbäumen und dem Meer dahin. In der Ferne erschien und verschwand ein hoher Schneegipfel. Ich erkannte die Strecke wieder. Ich sah, dass wir auf halbem Weg zwischen Messina und Catania waren. Die Stimmen von mit Schnurrbart und ohne Schnurrbart hörte ich nicht mehr und blickte zu den anderen Mitreisenden. Mir gegenüber saß ein hochgewachsener Sizilianer, vielleicht ein Lombarde oder Normanne aus Nikosia. Auch er ein Fuhrmannstyp wie die beiden mit den Stimmen im Korridor, aber ein echter, freimütig und hochgewachsen, mit blauen Augen. Nicht mehr jung, in den 50ern. Und ich dachte, dass mein Vater heute vielleicht ähnlich aussehe, obwohl ich meinen Vater jung in Erinnerung hatte und behende, mager, wie er in Rot und Schwarz gekleidet den Macbeth gab. Habt ihr nicht den Gestank bemerkt? Der große Lombarde hatte ein kleines, grau gesprenkeltes Bärtchen, eine olympische Stirn. Ohne Rock saß er in dem kalten Abteil dritter Klasse in dunklen Hemdsärmeln und einer gewaltigen braunen Weste. Habt ihr ihn nicht bemerkt? Von welchem Gestank sprecht ihr? Er versteht nicht, von welchem Gestank ich spreche. Ein kleiner Alter. Haut wie die einer Schildkröte, unglaublich klein und dürr. Ein dürres Blatt. Er saß auf der äußersten Kante der Bank, die ganze Zeit mit den Augen lachend. Unglaublich. Der Herr spricht vom Gestank, der aus dem Korridor gekommen ist. Ein junger Mann, vollblütig und kräftig, mit krausem schwarzen Haar und schwarzem Hals. Ein städtischer Proletarier, sicherlich aus Catania. Der Gestank von den beiden... Ach, der Gestank. Das ist merkwürdig. Nirgends auf der Welt sind sie unbeliebter als in Sizilien. Seit 15 Jahren ziehe ich in Italien herum. Ich habe in Florenz gelebt, in Bologna, in Turin. Ich lebe jetzt in Mailand. Und wo ich einem Sizilianer begegnet bin, war er von diesem Gewerbe. Im Grunde ist das verständlich. Wir sind ein trauriges Volk, geradezu schwermütig und stets geneigt, schwarz zu sehen. Ständig hoffen wir auf etwas anderes, Besseres. Ständig verzweifeln wir daran, es zu erreichen. Ja, das ist wahr. Und was tut einer, der sich selber aufgibt, der sich wegwirft? Er tut, was ihm am verhasstesten ist. Das ist es. Darum sind es lauter Sizilianer. Seid ihr ein Professor? Ich? Ein Professor? Dann erzählte der große Lombarde, dass er Gutsbesitzer oben im Val Demone sei, mit drei schönen Weibertöchtern und einem Pferd, auf dem er über seine Ländereien ritte und sich wie ein König fühle. Aber es schiene ihm, damit sei noch nicht alles getan. Er hätte gern ein frisches Gewissen, so sagte er, das von ihm die Erfüllung anderer Aufgaben fordere, nicht der gewohnten, sondern neuer Aufgaben, weil in der Erfüllung der gewohnten Pflichten keine Befriedigung läge. Man stünde da, als hätte man nichts getan, unzufrieden mit sich selber. Ja, Signore. Seid ihr wirklich kein Professor? Da gibt's nichts zu lachen, Großväterchen. Der kleine Alte stützte sich mit den ledernen Händchen auf seinen Knotenstock, der einen Schlangenkopf als Knauf hatte. Auf einmal sah ich etwas Grünes im Maul des Schlangenkopfes, ein Orangenzweiglein mit drei Blättchen daran, und der kleine Alte sah mich an, nahm das Orangenzweiglein und steckte es sich in seinen Sparbüchsenschlitz von Mund und war nun selbst ein Schlangenkopf. Es befriedigt uns nicht mehr, unsere Pflicht zu erfüllen, weil es zu alte Aufgaben sind. Zu alt und zu leicht geworden. Wir kamen zur letzten Station vor Catania, die schon ein Vorort der Stadt aus schwarzem Stein ist, und der Alte mit dem Schlangenkopf stieg aus. In Catania stieg der ganze Zug aus. Die Fahrt ging mit leeren Waggons in der Sonne quer durch eine leere Ebene weiter. Ich fragte mich, warum ich nicht auch ausgestiegen war. Gegen Syrakus zu wurde die Landschaft am Meeresufer felsig. Dann hob ich den Blick und sah draußen im Gang ohne Schnurrbart stehen, der mich still betrachtete. Er kam herein und setzte sich. Sie gestatten doch. Natürlich. Ich bin Katasterbeamter. Oh, wirklich? Und was machen Sie? Fahren Sie auf Urlaub nach Hause? Ja, ich fahre nach Schaka in meine Heimat. Machen Sie mir die Freude. Teilen Sie meinen Pfannkuchen mit mir. Pesche d'uovo. Jo, danke, nein. Sie wollen nicht? Ich habe keinen Hunger. Auf Reisen hat man immer Hunger. Ich werde in Syrakus essen. Ich bin Katasterbeamter. Tun Sie mir das nicht an. Nur ein Stückchen, um mich nicht zu kränken. Während ich den Pfannkuchen kaute und mir, wie er, die Hände damit beschmierte, waren wir an Augusta vorbeigefahren. Einem Berg von toten Häusern mitten im Meer, zwischen Flugzeugen, Schiffen und Salinen in der Sonne. Jetzt werden Sie in Syrakus mehr Appetit haben. Bleiben Sie dort? Ja. Wohnen Sie dort? Nein. Aber haben Sie niemanden in Syrakus? Nein. Sie reisen also geschäftlich hin? Nein, Sie haben eine schöne Baritonstimme. Ach. Wieso? Wussten Sie das nicht? Wissen? Das schon. Sie können nicht bis heute gelebt haben, ohne es zu wissen. Schade, dass Sie Katasterbeamter sind, anstatt zu singen. Ach ja, vielleicht. So, jetzt sind wir in Syrakus. Tja, auf Wiedersehen. Was werden Sie denn in Syrakus machen? In der Dezembersonne fuhr das Bähnlein, kleine grüne Waggons, das Meer, das im verborgenen Rauschte hinter sich lassend, in eine Felsschlucht und dann in das Dickicht von Feigenkakteen hinein. Es war die sizilianische Nebenlinie von Syrakus in die Berge. Sortino, Palazzolo, Montelauro, Vicini, Gramichele. Die Stationen begannen vorüberzuziehen. Holzbuden mit Sonne auf der roten Mütze der Stationsvorsteher. Und der Wald, Kaktusbäume so hoch wie Galgen, öffnete sich und schloss sich wieder zusammen. Sie waren aus blauem Stein, lauter Feigenkakteen. Und wenn man einer lebendigen Seele begegnete, war es ein Junge, der die Strecke entlang oder zurückging, um die stachelgekrönten Früchte zu pflücken, die korallenrot auf dem Stein der Kaktusbäume wuchsen. Er schrie dem Zug nach, während der an ihm vorbeifuhr. Drinnen im Wald wehte ein leiser Wind. Auf den Haltestellen hörte man ihn rauschen, wie vorhin das Meer. Einen Wind voller Geknatter. Dann flatterte der Zipfel eines roten Fähnchens und zwischen den Feigenkakteen zeigten sich Häuser. Der Zug hielt auf den Bogen einer Brücke und von der Brücke aus umkreiste er die Stufenreihen der Dächer. Wir durchfuhren den Tunnel. Wir waren wieder zwischen Feigenkakteen und Felsen. Und dann vernahm man das Tosen eines Sturzbachs. Vicini! Vicini! Ich verbrachte die Nacht in einem Gasthofzimmer, das nach Johannesbrot roch. Ich erwachte am nächsten Morgen, nun mit jenem Geruch in mir, im Licht, das durch das Fenster ohne Läden eindrang, und fuhr, als schliefe ich weiter im Postbus den Sturzbach entlang, von Vicini über drei Täler, immer höher in die Berge hinauf, 3 Stunden lang. Schnee. Wir waren angekommen. Der Name des Dorfes stand auf einer Mauer, so wie auf den Karten, die ich meiner Mutter jedes Jahr schickte. Der Treppenweg zwischen den alten Häusern, die Berge ringsum, die Schneeflecken auf den Dächern, alles lag vor meinen Augen, wie ich mich plötzlich erinnerte, es in meiner Kindheit gesehen zu haben. Mein Hiersein erschien mir märchenhaft. Es war so überraschend, als ob ich mich auf irgendeinem Punkt meiner Erinnerung wiederfände. Kein Mensch war zu sehen. Nur barfüßige Kinder mit von Frostbeulen wunden Füßen. Ich ging mit der Glückwunschkarte in der Hand. Darauf stand der Name der Gasse und die Nummer des Hauses, wo meine Mutter wohnte. Das Haus des Großvaters. und ich fand den rechten Weg wie ein Briefträger, von der Karte geleitet und ein wenig auch von der Erinnerung. Ich stieß die Tür auf und trat ein. Meine Mutter erschien, eine große Frau mit hellbraunem, fast blondem Haar, strengem Kinn, strenger Nase, schwarzen Augen. Sie hatte eine rote Decke um die Schultern, um sich warm zu halten. Also herzliche Glückwünsche. Oh, das ist ja Silvestro. Wie zum Teufel kommst du in diese Gegend? Und wie hast du es angestellt, mich zu erkennen? Das möchte ich auch wissen. Gehen wir in die Küche. Ich habe den Hering auf dem Feuer. Wir gingen in die enge Küche, wo die Sonne auf alle Gegenstände schien. Mitten auf dem Fußboden brannte ein kupfernes Kohlenbecken auf einem hölzernen Tritt. Darauf briet rauchend der Hering, und meine Mutter bückte sich, um ihn zu wenden. Du wirst sehen, wie gut er ist. Ach, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Haben wir das gegessen, als ich klein war? Hering im Winter und Peperoni im Sommer. Erinnerst du dich nicht? Und Bohnen mit Distelgemüse. Ja, du warst ganz verrückt danach. Hättest immer noch einen zweiten Teller haben wollen. Und ebenso von Linsen mit Zwiebeln, gedörrten Tomaten und Speck. Und mit einem Rosmarinzweiglein dabei. Ja, du warst wie Esau. Du hättest deine Erstgeburt für einen zweiten Teller Linsen gegeben. Mir ist, als sehe ich dich aus der Schule kommen. So um 3, 4 Uhr nachmittags mit dem Güterzug. Im Gepäckwagen. Zuerst ich allein, dann ich und Felice, dann ich, Felice und Liborio. Ihr Kleinen alle mit euren Wuschelköpfen, die Schnauze schwarz, die Hände ewig schwarz. Und sofort habt ihr gefragt, gibt's heute Linsen, Mutter? Die Bahnwärterhäuschen, in denen wir gewohnt haben. Ausgestiegen ist man am Bahnhof, in San Cataldo, in Serra di Falco, in Acquaviva und wie alle die Orte geheißen haben. Und dann musste man 1 oder 2 Kilometer zu Fuß gehen, bis man zu Hause war. Manchmal auch 3 Kilometer. Der Zug fuhr vorbei und ich wusste, dass ihr unterwegs auf der Strecke wart. Ich habe die Linsen zum Aufwärmen, den Hering zum Braten hingestellt und euch dann rufen hören, Land, Land. Land? Ja, das war so ein Spiel von euch. Und irgendwo in Racalmuto war das, stand das Bahnwärterhaus an einer Steigung und der Zug musste langsam fahren. Da seid ihr draufgekommen, aus dem fahrenden Zug abzuspringen und seid vor dem Haus abgesprungen. Und ich hatte eine Heidenangst, ihr könntet unter die Räder geraten. Und hab euch draußen mit dem Stock erwartet. Und uns verprügelt? Und wie? Erinnerst du dich nicht? Ich habe euch mit dem Stock schier die Beine zerbrochen. Und manchmal habt ihr auch nichts zu essen gekriegt. Das war meine Mutter. Die Erinnerung an sie, wie sie vor 15, 20 Jahren gewesen war, als sie uns mit dem Stock in der Hand beim Abspringen vom Güterzug erwartete. Die Erinnerung und dazu die ganze zeitliche Entfernung, das, was inzwischen dazugekommen war. So war sie zweimal wirklich. Sie musterte den Hering, den sie in die Höhe hielt, von der einen Seite, von der anderen, nirgends angebrannt und doch ganz gebräunt, und auch der Hering war beides. Die Erinnerung und was inzwischen dazugekommen war. Sie putzte ihn, legte ihn auf einen Teller, beträufelte ihn mit Öl, und meine Mutter und ich setzten uns zu Tisch. Das macht dir doch nichts aus, dass ich kein Tischtuch auflege. Aber nein. Ich kann nicht alle Tage waschen, ich bin jetzt alt. Wieso gibt's denn keine Suppe? Ja, wusste ich denn, dass du kommst? Ich sage es doch deinetwegen. Machst du dir nie Suppe? Für euch und den Vater habe ich Suppe gekocht. Aber was ich gegessen habe, war Hering im Winter, gebratene Peperoni im Sommer. Viel Öl, viel Brot. Immer nur das? Warum nicht? Auch Oliven natürlich. Und manchmal auch Schweinefleisch, Wurst, wenn wir ein Schwein hatten. Hatten wir ein Schwein? Erinnerst du dich nicht? In manchen Jahren hatten wir ein Schwein in den Bahnwärterhäusern. Wir haben es mit Feigenkakteen gefüttert und dann geschlachtet. Wir hatten auch Hühner, nicht? Natürlich. Wir hatten es gut. Wir hatten sogar Drahtnetze. Es waren ja Malaria-Gegenden meistens. Die große Malaria. Groß, wahrhaftig. Die Zikaden. Ich dachte immer, die Zikaden wären die Malaria. Vielleicht hast du darum so viele gefangen. Es war ihr Zirpen, das ich für die Malaria hielt, nicht sie selber. Ich habe welche gefangen? 20, 30 aufs Mal. Und wofür? Du hast sie gegessen. Wie ist das möglich? Vielleicht hatte dir Hunger. Aber wir hatten es doch gut zu Hause. Ja, der Vater bekam an jedem Monatsende seinen Lohn und da ging es uns 10 Tage lang gut. Wir waren der Neid sämtlicher Bauern und Schwefelarbeiter. Aber nach diesen ersten 10 Tagen waren wir wieder genau wie sie. Wir haben Schnecken gegessen. Ja, Schnecken? Ja, und wilde Zichorie. Und du? Wirst du deinen Hering nicht leid? Ich glaube, Heringe tun dem Gehirn gut. Sie geben auch eine schöne Gesichtsfarbe. Dein Großvater ist dank den Heringen ein großer Mann geworden. War denn der Großvater ein großer Mann? Und ob! Er hat große, schöne Töchter in die Welt gesetzt. Lauter Weibertöchter. Er hat sich das Haus, in dem ich jetzt wohne, ganz allein gebaut, ohne doch Maurer zu sein, mit seinen eigenen Händen. Er konnte 18 Stunden am Tag arbeiten und er war ein großer Sozialist, ein großer Jäger und ein großer Reitersmann in der St. Josefs-Prozession. Wie konnte er hinter dem heiligen Josef herreiten, wenn er Sozialist war? Was bist du für ein Esel? Dein Großvater war kein Sozialist wie alle anderen. Er konnte an den heiligen Josef glauben und auch Sozialist sein. Er hatte Verstand genug für 1000 verschiedene Dinge. Ich nehme an, die Priester haben ihn trotzdem für einen Gegner gehalten. Was lag ihm an den Priestern? Die Prozession, das waren Pferde und Reiter. Es war eine Kavalkade. Die Kavalkade zog von der Kirche aus mit Laternen und Schellen den Berg hinunter. Es fand immer bei Nacht statt, natürlich. Man sah die Laternen und ich wusste, dass mein Vater an der Spitze ritt und alles wartete auf dem Platz unten und auf der Brücke. Die Kavalkade verschwand im Wald, man sah die Laternen nicht mehr und hörte nur die Schellen. Dann erschien sie auf der Brücke mit ihm an der Spitze, als hörte man einen König heransprengen. Ich glaube, ich erinnere mich. Unsinn! Du warst doch erst 3 Jahre alt, das einzige Mal, dass du es gesehen hast. Durchs Fenster betrachtete ich das Sizilien, das da draußen lag. Und dann meine Mutter in ihrer roten Decke, von dem hellen Kopf bis zu den Füßen. Und ich sah, dass sie grobe Bahnwärterschuhe an den Füßen trug. Was schaust du mich so an? Darf ich dich denn nicht anschauen? Wenn du mich anschauen willst, schau mich an, aber iss auf. Was ist dem Vater eingefallen, mit einer anderen Frau auf und davon zu gehen, in seinem Alter? Was weißt denn du davon? Er hat es mir geschrieben. Ach, der gemeine Kerl. Er hat dir geschrieben, dass er eine andere Frau erblickt hat und mit dir auf und davon ist. Wieso? Ist es nicht wahr? Wie soll es denn wahr sein? Erinnerst du dich nicht mehr, was für ein feiger Kerl er war? Feige? Freilich. Wenn er mich prügelte und nachher anfing zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Da sieht man doch, dass es ihm leid getan hat. Als ob ich mich nicht meiner Haut hätte wehren können und es ihm nicht auch gegeben hätte. Das hat ihm vielleicht leid getan. Auch wenn ich niederkommen sollte, hat er geweint. Ich hatte die Wehen, aber er hat geweint. Meinen Vater hätte ich an seiner Stelle sehen wollen. Ich nehme an, es hat ihn geschmerzt, dich leiden zu sehen. Ich war nicht am Sterben. Es wäre gescheiter gewesen, anzufassen und mir zu helfen. Aber was hätte er denn tun können? Tust du nichts, wenn deine Frau niederkommt? Na ja, ich halte sie. Siehst du, aber er hat mich nicht einmal gehalten. Wir waren allein in dieser Einöde und es gab viel zu tun, Wasser heiß machen, aber er konnte nur weinen. Oder er ist zum nächsten Bahnwärterhaus gelaufen, die Frauen von dort zu holen. Das hat ihm gefallen, andere Frauen im Haus. Aber die sind nie sofort gekommen. Ich schreie ihn an, er soll mit mir herummarschieren, und er weint. Er wollte es nicht mit ansehen. Er wollte es nicht? Nein. Ich glaube, ihr habt mehr gesehen als er. Ihr seid aus eurer Kammer herausgekommen, habt ihm zugeschaut und mir, wie ich mich mühe, herumzumarschieren von einem Möbel zum anderen. Ich schreie ihn an, er soll euch wegschicken, aber nicht einmal dazu ist er imstande. Meinen Vater hätte ich an seiner Stelle sehen wollen. Dein Vater? Der hat alles getan, wenn die Mutter in den Wehen lag. Aber dein Vater? Ich schimpfe ihn einen feigen Kerl, und weißt du, was er mir antwortet? Warte doch, bis sie kommen. Wer sollte kommen? Die Frauen, die er holen gegangen war. Einmal spüre ich, dass der Kopf des Kindes schon draußen ist, und ich werfe mich aufs Bett und sage ihm, beeil dich, es ist schon da. Und wir haben zugesehen? Ja, du 2,5 und Felice 1 Jahr oder ein bisschen darüber. Das Kleine war der 3. von euch und hat auch zugeschaut, den Kopf ganz draußen und die Augen weit offen. Es war ein schönes Kind, und ich brülle den Vater an, er soll sich beeilen und es herausziehen. Und weißt du, was er tut? Er hebt die Arme zum Himmel auf und beginnt, den lieben Gott anzuflehen. Oh! Und das Kleine wurde schon blau im Gesicht, und ich wollte nicht, dass es mir erstickte. Dann kam wohl jemand. Ach wo! Es war 2 in der Nacht. Aber ich ergreife die Wasserflasche auf dem Nachttisch und schmeiße sie dem Vater an den Kopf. Hast du getroffen? Herrgott, ich kann doch zielen. Da hat er das Kind heil und ganz aus mir herausgezogen, als wäre er plötzlich ein anderer Mensch. Aber natürlich war es mehr mein Pressen als sein Ziehen. Siehst du, es hat ihm nicht an Mut gefehlt. Er hatte eher zu viel von etwas anderem. Was meinst du? Er war eben kein Mann wie mein Vater. Na, und was ist jetzt mit dem Vater passiert? Wozu darüber reden? Mir ist es gleich, mit ihm oder ohne ihn. Und wenn es ihm gleich ist, ohne mich, kümmert mich das nicht. Es ist also wahr, dass er mit einer anderen Frau weggegangen ist? Ich habe ihn hinausgeworfen. Das hier ist mein Haus. Oh, Signora, war er dir verleidet? Also schön, ich habe ihn jahrelang ertragen und jetzt war es zu viel. Ich konnte es nicht vertragen, ihn in seinem Alter verliebt zu sehen. Wieso hat er sich denn überhaupt verliebt? Er war doch immer so mit Frauen. Er musste sich vor ihnen wichtig machen. Du weißt ja, er hat Gedichte geschrieben und ihnen gewidmet. Boah, das war doch nichts Schlimmes. Und dass sie mich von oben herab angeschaut haben, weil er sie in den Gedichten Königinnen genannt hat. Königinnen? Dreckige Bahnwärtersfrauen und Lehrerinnen und Stationsvorsteherfrauen. Bienenköniginnen. Aber woher wussten Sie, dass Sie gemeint waren? Also bitte. Wenn eine sieht, dass er ja schön tut und sie anblickt, wenn bei den Festen auf die Schönste getrunken wird und dann die Arme nach ihr ausstreckt, wenn er seine Gedichte vorliest, was braucht sie mehr zu wissen? Ach ja, die Feste, die Zusammenkünfte. Er war ein großer Narr. Er konnte es nicht ohne Spektakel aushalten. Alle 6-7 Tage musste er um jeden Preis etwas aufziehen. Die Eisenbahner von der ganzen Strecke mitsamt ihren Frauen und Töchtern zusammentrommeln und vor ihnen seine Possen machen. Es gab Zeiten, in denen jeden Abend etwas los war, entweder bei uns oder bei anderen. Tanzen oder Kartenspielen oder ein Stück aufführen und er mit leuchtenden Augen im Mittelpunkt des Festes. Darin war er groß, er tanzte, bis die Platte zu Ende war und lief hin, um eine neue aufzulegen und ergriff eine Dame und tanzte. Er konnte die Quadrille leiten mit einem witzigen Ausspruch zu jeder neuen Tour. Und er konnte Ziehharmonika spielen und Dudelsack auch. Er war der beste Dudelsackspieler im ganzen Gebirge und hatte eine gewaltige Stimme, die ein ganzes Tal füllte. Ach, er war ein großer Mann. wie ein Kriegsheld aus alten Zeiten. Und man konnte sehen, dass er sich zu Pferde wie ein König fühlte. Von wem sprichst du denn? Ich spreche von meinem Papa, deinem Großvater. Von wem sonst sollte ich sprechen? Es war der Großvater, der Grammophon gespielt hat? Nein, das nicht. Das war dein Vater. Er hat Grammophon gespielt und Platten aufgelegt. Wenn er mich zum Tanzen holte und im Kreis herumwirbelte, war mir, als wäre ich wieder ein Kind. Mit unserem Vater warst du wieder ein Kind? Ach Gott, nein, ich rede von einem Großvater. Er war so hochgewachsen und so groß und stolz mit seinem blonden und weißen Bart. Dann war es also der Großvater, der tanzte. Dein Vater hat auch getanzt, mit allen Weibern, die er mir ins Haus geschleppt hat. Und wenn ich einmal nicht zu einer Zusammenkunft gehen wollte, weil es mir zu weit war, sah er mich an, als hätte ich ihm ein Jahr seines Lebens geraubt. Aber wir wollten immer mit, wenn er zu einer Festlichkeit ging. Der Vater oder der Großvater? Der Großvater. Ich bin sicher, dass der Großvater ein großer Lombarde war. Er muss in einem lombardischen Ort geboren sein. Er war in Piazza geboren und dann hierher gekommen. Ist Piazza Armerina ein lombardischer Ort? Nein, aber auch wenn er in China geboren wäre, ich bin sicher, dass er ein großer Lombarde war. Nach der Art, wie du von ihm sprichst, muss er einer gewesen sein. Er muss an andere Aufgaben gedacht haben. Hat er nie gesagt, dass unsere heutigen Aufgaben veraltet sind, dass sie morsch sind, tot und dass in ihrer Erfüllung keine wirkliche Befriedigung liegt? Ich glaube nicht. War er mit sich und der Welt zufrieden, der Großvater? Mit der Welt nicht. Und mit sich? Ich glaube, mit sich ja. Vielleicht weißt du nicht, ob es war oder nicht. Warum hätte er nicht zufrieden sein sollen? Während meine Mutter abwusch, betrachtete ich ihre unförmigen Hände und dachte an ihre Füße, die in den alten Männerschuhen ebenfalls unförmig waren. Ich dachte an meinen Vater und mich, an uns Männer, alle, dass wir so leicht bereit waren, Frauen mit rüden, groben Händen untreu zu werden, dass wir in Knechtschaft verfielen und eine Frau Königin nannten, die in ihrer Berührung weich war. Darum, dachte ich, frönt man der Idee von Luxusmenschen und der ganzen bürgerlich-militärischen Gesellschaft mit ihren Hierarchien, Dynastien, Fürsten und Königen, auch im Märchen, um der Idee der Frau willen, die ihre Hände zur Zartheit heranzüchtet. Wir gemeinen Kerle, dachte ich. Macht dir das Alleinsein nichts aus? Wenn du glaubst, ich müsse die Gesellschaft deines Vaters vermissen, irrst du dich. Wozu brauche ich ihn denn? Er war doch ein feiner Mensch. Das war ja mein Unglück. Wieso? Der Großvater war nicht fein. Er hat die Frauen nicht Königinnen genannt. Er hat keine Gedichte auf sie geschrieben. Wahrscheinlich hatte er nichts für sie übrig. Er hatte 10-mal mehr für sie übrig als dein Vater. Aber wenn ihm eine gefiel, ist er mit ihr in die Schlucht gegangen. Es gibt hier im Dorf viele, die sich noch an ihn erinnern. Und im Piazza auch. Und da beklagst du dich über den Vater? Wäre es nicht schlimmer gewesen, mit dem Großvater verheiratet zu sein? Ganz und gar nicht. Ich wäre froh gewesen, wenn dein Vater bloß mit ihnen in die Schlucht gegangen wäre. Er ist mit ihnen in die Schlucht gegangen und hat ihnen dann noch Gedichte geschrieben? Natürlich. Und wenn einer einen feinen Namen hatte, zum Beispiel Manon, wurde er offenbar verrückt. Eine lächerliche Geschichte in seinem Alter. Wer hieß Manon? Das war die Kunstreiterin vom Zirkus. Wegen der habe ich ihn hinausgeworfen. Er kam zu mir und sagte, meine Liebe, wenn du ein junges Mädchen wärst, könntest du Manon heißen. Das Schlimme war, dass er sie nicht wie dreckige Kühe behandelte, sondern ihnen weiß Gott was einredete. Du bist eine komische Frau. Hättest du gewollt, dass sie sich selber wie Kühe vorkämen? Dann hätte es mir gar nichts ausgemacht. Aber warum? Sie hatten einen Mann wie du. Kinder wie du. Na also. Es hat sie niemand gezwungen, sich wie Kühe aufzuführen. Warst du eine dreckige Kuh, als du dasselbe mit anderen Männern machtest? Ich nehme an, dass du auch einmal mit jemandem in der Schlucht warst. Du wirst nicht immer nur in deiner Küche gesessen haben. Och. Wenn ich ein- oder zweimal mit anderen Männern war, ist ihm nur recht geschehen. Natürlich ist ihm recht geschehen. Oft? Mit vielen Männern? Was glaubst du? Ich hätte mich für die Männer abgemüht. Aber nein, ich wollte nur wissen, ob es mit einem Mann war oder mit zwei. Mit einem. Das andere Mal war ein Irrtum und zählt nicht. Ein Irrtum? Es war eine Geschichte mit deinem Gevatter, während wir in Messina waren, nach dem Erdbeben. Letzten Endes war es so im Durcheinander. Ich war noch sehr jung und dann wurde nie mehr davon geredet. Sieh mal einer an. Und mit dem anderen? Wo war das? Es war in Aquaviva. Aquaviva, ganz fern im Weltraum. Eine Einöde im Schlund eines Berges. Die Kinder fort, mit einem Güterzug in die Schule gefahren oder beim Spiel in den Rissen des runden Landes. Der Mann mit der Schippe bei der Arbeit, die Mutter am Waschtrog. Jeder allein mit seinem eigenen Teufel unter dem Himmel jener Einöden. Ein schrecklicher Sommer. Kein Tropfen Wasser in sämtlichen Bachbetten auf 100 Kilometer im Umkreis. Kein einziger Schatten. Die Zikaden in der Sonne zerplatzt, die Schneckenhäuser von ihr leergesogen. Jedes Ding auf der Erde zu Sonne geworden. Er war ein Wandersmann. Ein Wandersmann? Ja, mit einem kleinen Rucksack. Gerade nur ein bisschen Zeug zum Wechseln. In einer Soldatenuniform ohne Sternchen, einen alten Strohhut, wie ihn die Schnitter tragen, auf dem Kopf. Und die Schuhe hatte er ausgezogen, er trug sie zusammengebunden über der Schulter. Kam er von weit her? Es war, als käme er geradewegs von dort her, wo der Krieg geendet hatte. An dem Tag waren es 48 Stunden, dass er kein Haus und keine Menschenseele gesehen hatte. Er bat nicht darum, aber ich gab ihm Wasser und einen Laib von dem Brot, das ich vor kaum einer Stunde gebacken hatte, mit Öl und Salz und Oregano gewürzt. Und er schnupperte in der Luft herum nach dem Brotgeruch und sagte: Heiliger Gott. Und ich fragte wieder etwas. Und meine Mutter sagte, sie hätte begriffen, dass der Mann auch noch nach etwas anderem hungerte und dürstete und nicht darum bat. Nur heiliger Gott sagte. Und meine Mutter sagte, sie hätte sich gewünscht, dass der Mann nach nichts mehr hungern und dürsten müsse. Sie hätte sich gewünscht, ihn ganz befriedigt zu sehen. Es wäre ihr christlich und barmherzig vorgekommen. Der Mann kam an anderen Nachmittagen wieder. Aus Bivona, aus den Schwefelgruben, wo er Arbeit gefunden hatte. Er hat 50 Kilometer zu Fuß gemacht, um dich zu besuchen? 50 hin und 50 zurück. Ist er oft wieder aufgetaucht? Zu verschiedenen Malen. Er brachte mir kleine Geschenke mit. Einmal eine frische Honigwabe. Das ganze Haus hat danach geduftet. Wieso ist er dann nicht mehr aufgetaucht? Gegen den Winter zu war ein Streik in den Schwefelgruben. Und die Bauern rebellierten auch. Es fuhren Züge durch, voll beladen mit Gendarmen. In Bewohner gab es über 100 Tote. Nicht von den Gendarmen, von den anderen. Und du glaubst, dass er unter den Toten war? Ja. Ich ging hinaus auf die Straße. Was ich sah, war ein kleines Sizilien, zusammengehäuft aus Mispelbäumen und Dachziegeln, Felshöhlen, schwarzer Erde und träge in der Sonne lungernden Ziegen. Die ganze Straße lag in voller Sonne, zum Tal hin offen, und vor einem Palazzo hatte sich ein Scherenschleifer aufgestellt. Er funkelte an vielen Stellen, er und sein Karren. Das Gesicht schwarz in meinen lichtgeblendeten Augen. Er lachte, er war jung. Ich merkte, dass er eine Art Wildvogel war, mit einer Kopfbedeckung, wie man sie in den Feldern auf dem Kopf der Vogelscheuchen sieht. Nichts zu schleifen! Nichts zu schleifen! nichts zu schleifen. Nichts zu schleifen? Ich meine euch, Fremder. Habt ihr nichts zum Schleifen in unser Dorf gebracht? Ich zog ein Taschenmesser hervor und der Mann riss es mir aus der Hand. Er sah mich an, das Gesicht schwarz wie von Rauch. Gibt es hier im Dorf keine Messer und Scheren? Weder hier noch anderswo. Ich ziehe durch viele Dörfer. Ich schleife für 15 oder 20.000 Seelen, aber nie bekomme ich Messer. Nie bekomme ich Scheren zu sehen. Aber was gibt man euch zu schleifen? Das frage ich die Leute immer. Was gebt ihr mir zu schleifen? Gebt ihr mir kein Schwert? Gebt ihr mir keine Kanone? Und ich schaue ihnen ins Gesicht, in die Augen. Ich sehe, dass alles, was sie mir geben, nicht einmal ein Nagel genannt werden kann. Manchmal scheint es mir, es würde genügen, wenn alle nur Zähne und Nägel zum Schleifen hätten. Ich würde sie ihnen schleifen wie Vipernzähne, wie Tigerkrallen. Ah! Ah! Ah! Ah! So. 40 Centesimi. Ein magerer Tag heute? Hm, 4 für Brot, 4 für Wein. Und der Mann mit dem Schnurrbart? Hm, 4 für den Schnurrbart, 4 für Brot. Und der Wein? Hm, 4 für den Wein, 4 für den Schnurrbart. Und das Brot? Hm. 4 für das... Da! Ich wollte euch 2 Soldi zu viel abnehmen, aber Gott lässt es nicht zu. Es waren die 2 Soldi, die ganze Konfusion angerichtet Ach. Haben. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich dachte, ich könnte es tun, weil ihr ein Fremder seid. Ach, 2 Soldi mehr oder weniger. Die Sache ist die, dass man nicht weiß, wie man es mit den Fremden halten soll. In anderen Orten gibt's vielleicht Scherenschleifer, die 8 Soldi verlangen und man riskiert sie zu schädigen, wenn man nur 6 verlangt. Versteht ihr? Schön ist die Welt. Ja. Licht, Schatten, Kälte, Hitze, Freude, keine Freude. Hoffnung, Barmherzigkeit. Kindheit, Jugend, Alter. Männer, Kinder, Frauen. Schöne Frauen, hässliche Frauen. Gottes Gnade, Betrug und Ehrlichkeit. Erinnerung, Fantasie. Wie meint ihr? Ach, nichts. Brot und Wein. Wurst, Milch, Ziegen, Schweine und Kühe, Mäuse. Bären, Wölfe. Vögel, Bäume und Rauch, Schnee. Krankheit, Genesung, Tod, Unsterblichkeit und Auferstehung. Verzeiht, wenn einer einen anderen kennenlernt, dessen Bekanntschaft ihm großes Vergnügen macht und er nimmt ihm dann 2 Soldi oder 2 Lire zu viel ab für einen Dienst, den er ihm eigentlich umsonst erweisen sollte, in Anbetracht des großen Vergnügens, das ihm die Bekanntschaft macht. Was ist dieser eine? Ein Mensch dieser Welt oder einer, der die Welt kränkt? Man verwechselt manchmal die Kleinigkeiten der Welt mit den Kränkungen, die der Welt zugefügt werden. Eine Weile ging ich neben dem Scherenschleifer her, der wie eine Vogelscheuche vorwärts schlenkerte und seinen Karren schob, bis er vor dem steinernen Torbogen eines Ladens anhielt, über dem ein Pferdekopf aus bemaltem Holz aufragte. Möchtet ihr einen kennenlernen, der einen Pfriem hat? Hä? Eine Schusternadel. Drinnen war ein langer Gang, der ins Dunkel führte, vorbei an Häuten und Seilen, Quasten, Glöckchen und Federbüschen, Zügeln, Peitschen, Sätteln, Zaumzeug und Reitgeschirr. Es roch wie nach frischem Staub. Und wir stiegen in das Herz der Kindheit, das Herz Siziliens und der ganzen Welt. Onkel Ezekiel. Onkel. Willst du wieder meinen Pfriem, Calogero? Ezekiel feist und mit blonden Löckchen, mit Grübchen in den Wangen und mit Augen, die blickten, als sagten sie, die Welt ist gekränkt, aber hier drin noch nicht, saß an einem winzigen Tischchen mit Zügeln und Peitschen und mit Schatten von herabbaumelnden Zügeln und Peitschen auf dem Kopf. Heute Abend brauche ich den Friem nicht, Onkel Ezekiel. Ich habe diesen Freund gefunden, der eine Klinge hat. Sag ihm, dass es mich sehr freut. Auch ihn freut es sehr. Freut mich sehr. Man sieht es deutlich. Da kann man sich nicht täuschen. Er leidet. Um das Leid der gekränkten Welt leidet er, nicht um sich selber. Hast du unserem Freund gesagt, dass ich über die Leiden der gekränkten Welt schreibe? Ich war im Begriff, es ihm zu sagen. Sag ihm, dass ich wie ein Einsiedler der alten Tage meine Zeit hier über diesen Blättern verbringe und dass ich von allen Kränkungen schreibe, der Reihe nach, aber auch von allen beleidigenden Gesichtern, die über die vollbrachten und noch zu vollbringenden Kränkungen lachen. Messerscherenpiepen. Ja, ja, gehen wir ein Glas Wein bei Colombo trinken. So stiegen wir wieder ins Freie. Die Luft war dunkel. Der Scherenschleifer packte seine fahrende Werkstatt an den Stangen und begann sie vor sich herzustoßen, zu marschieren. Und ich marschierte mit ihm, der Mann Ezekiel zwischen uns, klein und mit kleinen Schritten, einen Schal um den Hals gewickelt. Oh, Calogero, was hast du denn da an deinem Karren? Was habe ich denn? Ein Stück Papier. Oh, zum Teufel! Schon wieder ein Strafzettel? Zum dritten Mal in einem Monat. Scheren, Prime, Messer, Piken und Hakenbüchsen. Mörser, Sensen und Hämmer, Kanonen, Dynamit und 100.000 Volt. Und mein Geld höre ich auch nicht klappern. Es war beinahe dunkel, allerletztes Abenddämmern. Und seine Augen funkelten wie scharf geschliffene Messerklingen in der Schwärze des Gesichts. Er zog seine Geldlade ganz hervor, nichts fiel heraus. Denke daran, dass wir nicht um unseretwillen leiden, sondern am Schmerz der beleidigten Welt. Ja, ich denke daran. Na, wie viel war es? Genug für Brot und Wein und die Steuer. Ein ordentlicher Arbeitstag. Den Wein wirst du jetzt mit mir bei Colombo trinken. Und das Brot kann ich dir, wenn du erlaubst, heute Abend an meinem Tisch anbieten. Ja. Und mein Kopf ist vom ehrwürdigen Hut meines Großvaters bedeckt, meine Schultern schützt die gebenedeite Jacke meines Vaters, meine Scham verhüllen die Hosen des Pfarrers und ein Dach habe ich im warmen Stall bei den Kühen. Wozu arbeitet man in drei Berufen? Um von mildtätigen Gaben zu leben, wie der Herr Jesus es befohlen hat. Calogero, bedenke, dass vielleicht ein armer Landstreicher dein Geld genommen hat. Und wenn dieser Landstreicher der gleiche Gendarm und Hundefänger in Person wäre, der mir die Strafe aufgebrummt hat? Es ist nicht das erste Mal, dass meine Tageseinnahme verschwindet, just wenn ein Strafzettel erscheint. Klar war die kalte Luft. Und die Glocken flogen nicht mehr durch den Himmel. Sie schwiegen in ihrem Nest. Doch man konnte noch die Farben der Gegenstände in der kleinen Gasse unterscheiden. Eine Fahne. Was für eine Fahne. Dort, an der Tür. Ach, das Stoffgeschäft von Porfirio, dem Tuchhändler. Porfirio hat übrigens eine halbe Schere. Manchmal, wenn es mir unangenehm ist, den Ezekiel ständig wegen seines Primps zu belästigen, lasse ich mir die Schere von Porfirio geben. Sie führten mich in den Laden hinein, eine Art Nische mit Stoffen in hohen Stößen nah bei der Tür aufgestapelt. Guten Abend. Ich wollte gerade schließen. Herein, bitte. Eine menschliche Gestalt bewegte sich im Dunkeln hinter der Stimme, und es schien, als bewege sich die ganze Dunkelheit. Der Mann Porfirio war wie ein riesiger schwarzer Bernardinerhund. Wie du, Porfirio, wie der Scherenschleifer Calogero, wie ich, wie sicherlich viele andere auf der Erdoberfläche, ist dieser Freund hier einer, der um das Leid der gekränkten Welt leidet. Es ist mir ein Vergnügen. Keine Ursache. Scheren und Messer. Scheren und Messer! Scheren? Messer? Nein, Freunde, keine Messer, keine Scheren, nichts von all dem braucht es, sondern lebendiges Wasser. Ich habe es euch tausendmal gesagt, nur lebendiges Wasser kann die Kränkungen der Welt abwaschen. Dann sprach er vom lebendigen Wasser und die Worte waren Nacht in der Nacht. Und wir waren Schatten. Ich glaubte, in eine Geisterversammlung geraten zu sein. Gehen wir. Ich lade euch auf ein Glas Wein bei Colombo ein. Bei Colombo, einem koboldhaften Zwerg, der ein gelbes Tuch nach Piratenart um den Kopf geschlungen hatte, saßen Männer. Die sangen auf einer Bank an der Mauer und hielten kleine Blechbecher in der Hand. Mitten in dem Lokal brannte ein Kohlenbecken. Zwei bäuerische Burschen kauerten davor und wärmten sich die Hände. Colombo schenkte aus einem Fass ein und aus dem Fußboden, den Wänden, der dunklen Wölbung, quoll der jahrhundertealte Geruch von Wein. Wild! Honigrauch, Sterne in den geehrten Herzen, Sirenen aus der Meerestiefe, freie Beine, freie Arme, freie Brust, Lauf und Kampf frei, Welt ohne Kränkung. Holy! Nein, Calogero, es braucht lebendiges Wasser. Olé, lebendiges Wasser. Hier ist es. Da habt ihr, Leute. Der Mann Porfirio schüttelte den riesigen Kopf über den Wirt Colombo. Doch er trank. Und alle tranken. Trink, mein Freund. Er ist hier fremd. Ich bin gar nicht so fremd hier. Wieso? Während ich langsam meinen dritten Becher trank, erklärte ich, wieso ich hier nicht fremd wäre. Ich kannte euren Großvater und auch euren Vater kannte ich. Ja, ja, wir waren Freunde. Er war Dichter und Shakespeare-Schauspieler, Macbeth, Hamlet, Brutus. Einmal gab er uns hier eine Vorstellung. Er kam in einem roten Mantel und mir sagte er, ich wäre der König von Dänemark. Mir sagte er, ich wäre Polonius. Noch einen Becher für mich und meine Freunde. Riesenhaft thronte Porfirio in diesem Untergrund des Weins. Ein großer König und Eroberer, der hier in seiner außerweltlichen Eroberung im Wein lebte. Dennoch leugnete er, dass der Wein lebendiges Wasser wäre. Täuscht euch nicht. Täuscht euch nicht. Trinkt, Freund. Generationen um Generationen hatten getrunken, hatten ihren Schmerz in den Wein gegossen. Jeder im Raum hielt den Kopf gesenkt. Jeder war traurig. Der Scherenschleifer war traurig mit explosivem Blick, Ezekiel mit erschrockenem Blick. Er sah sich um, in der panischen Angst die Gestalten der gekränkten Welt zu erblicken. Porfirio war der einzig Heitere, weil er sich als einziger nicht hatte täuschen lassen. Was konnte der Mann Porfirio für meinen Vater Hamlet gewesen sein? Er war der lachende Schläfer aus uralter Zeit, der Vater Noah des Weines. Ich erkannte ihn und stellte den Becher hin. Das war es nicht, woran ich glauben wollte. Und ich ging. Ich überquerte das Gässchen. Ich kam zu dem Haus, wo meine Mutter wohnte. Mittlerweile gab es keine Sonne und keine Ziegenglocken mehr. Die Kälte war durchdringend. Und unten in der Tiefe waren Lichter zu sehen. In der Höhe auch, in kleinen Gruppen zu vier oder fünf verstreut. Und die Luft war blau. Am Himmel funkelte das Eis eines großen, verlassenen Sterns. Da kam es mir in den Sinn, dass der Name einer der Gassen, Belle Signore, für Sizilien etwas sehr Nächtliches an sich hatte. Gemeint waren die Geister. Die ganze restliche Nacht schlief ich im Haus meiner Mutter und vergaß. Als ich erwachte, war es noch nächtlich. Kalte Asche hüllte Sizilien im Eis der Berge ein. Und die Sonne war nicht aufgegangen, sie würde nicht mehr aufgehen. Es war Nacht ohne die Stille der Nacht, ohne den Schlaf. Was ist los? Mittwoch. Heute fahre ich wieder fort. Auf was schießt man? Auf die? Ja, auf die. Sie lachen. Ist dir dein Rausch noch nicht vergangen? Oh, hatte ich einen. Weißt du es nicht einmal? Du bist genauso nach Hause gekommen wie dein Vater, wenn er einen Rausch hatte. Schwarz. Du hast dich auf mein Bett geworfen, sodass ich auf dem Sofa schlafen musste. Was ist bloß mit euch los? Dein Großvater sang und scherzte, wenn er getrunken hatte. Schießt man wirklich auf die Raben? Es ist nutzlos, sie treffen nicht. Ich zündete mir eine Zigarette an und verließ das Haus. Ich stieg zur Straße hinunter. Ich ging durch die Gassen jenes Siziliens, das keine Reise mehr war, sondern Stillstand. »Ach, ach, er weint!« schrien die Raben einander zu, während sie im Aschenhimmel hinter mir herflogen. Nun kam auch eine schwarze Alte hinter mir her, dann ein Lastträger mit den Händen in den Hosentaschen. »Der Rauch macht ihn weinen!« schrien Kinder und folgten uns. So kamen noch ein Barbier, ein Tischler, ein Bettler, ein Mädchen mit einem Tuch um den Kopf, ein zweiter Bettler. Alle folgten mir. Ein Fuhrmann, ein Hund, Männer aus Sizilien, Frauen aus Sizilien, schließlich ein Chinese. »Warum weint ihr?« Ich hatte keine Antwort. Eigentlich weinte ich nicht einmal, ich erinnerte mich. Und die Erinnerung hatte in den Augen der anderen den Anschein des Weinens. Dann kehrte ich zu meiner Mutter zurück, um mich zu verabschieden. Ich fand sie in der Küche auf dem Fußboden kniend. Sie wusch einem alten Mann, der mit dem Rücken zur Tür saß, die Füße in einem Becken. »Ich gehe jetzt, Mutter.« »Dann isst du nicht mit uns?« Der Mann drehte sich nicht um. Er hatte weißes Haar und hielt den Kopf gesenkt. »Schläft er?« »Nein, der Dummkopf weint. Er hat geweint, wenn ich in den Wehen lag, und jetzt weint er auch.« »Ist es der Vater? Ist er zurück?« »Nein.« Ich wollte ihm ins Gesicht sehen, aber er verbarg es hinter der Hand. Auf jeden Fall kam er mir zu alt vor. Einen Augenblick dachte ich fast, es wäre mein Großvater. Ich dachte auch, dass es der Wandersmann meiner Mutter sein könnte. Ist er jetzt zurückgekommen? Er weint. Er weiß nicht, dass ich eine glückliche Mutter bin. Ich blickte mich in der Küche um. Ich sah den Herd und den irdenen Kochtopf darauf, dahinter den Backtrog für das Brot und dann das Wasserfass, die Waschschüssel, die Stühle, den Tisch. Ich blickte auch meine Mutter an. In ihre Decke gewickelt war sie unter ihren Sachen wie alle ihre Sachen, voll von Zeit, von vergangener Menschheit, Kindheit, von Männern und Kindern. Hier drinnen würde sie weiterleben und sich Heringe auf dem Kohlenbecken braten, mit den Schuhen meines Vaters an den Füßen. Leb wohl. Willst du ihn nicht begrüßen? Lass nur, ein andermal. Es schien, als wäre zwischen Mailand und dem Hiersein nichts gewesen. Oder bloß ein Traum. Ein seelisches Zwischenspiel. Und das Hiersein wäre nur durch meinen Beschluss bewirkt, durch eine Bewegung meiner Erinnerung, nicht meines Körpers. Ich küsste meine Mutter auf die Schläfe und verließ das Haus auf Zehenspitzen. Das war mein Gespräch in Sizilien. Es dauerte 3 Tage samt den entsprechenden Nächten und endete, wie es begonnen hatte. Thank you. Gespräch in Sizilien. Nach dem gleichnamigen Roman von Elio Vittorini. Aus dem Italienischen von Trude Fein. Hörspielbearbeitung Patricia Görg. Musik Helena Rüegg. Silvestro, Ulrich Mattes. Mutter, Christa Berndl. Scherenschleifer, Jens Wawrczeck. In weiteren Rollen Gerd Andresen, Patrick Blank, Klaus Beusen, Christian Brey, Hans-Josef Eich, Bernd Hahn, Joachim Hall, Matthias Lange, Kirstin Petri, Matthias Ponnier. Ton, Andrea Mamitsch. Schnitt, Andrea Gress und Sonja Röder. Regieassistenz Kirstin Petri. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestrundfunk 2002. Dramaturgie Andrea Otte.